2, 1, go! Kommunistenkneipe, der Podcast mit Fabian. Herzlich willkommen bei der Kommunistenkneipe, heute mit unserem Gast Inga Solti. Herzlich willkommen, Inga. Hallo, grüß dich, Fabian. Inga Solti ist Referent für Friedens- und Sicherheitspolitik am Institut für Gesellschaftsanalyse der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Er publiziert regelmäßig im Jacobin-Magazin, Junge Welt, Taz, Der Freitag, außerdem Luxemburg und Z, Zeitschrift Marxistische Erneuerung und noch diverse andere Publikationen. Und seit Januar 2025 arbeitet er für den Primärverlag an der 36-bändigen Edition Marxismen, in der unter anderem auch ein Band zu Friedrich Engels erschienen ist. Aber um diesen Band soll es heute gar nicht so genau gehen, sondern wir sprechen heute mit Inga über die enge Zusammenarbeit von Marx und Engels, wie sie gemeinsam das geschaffen haben, was wir heute als Marxismus kennen, und über die Frage, ob Friedrich Engels eigentlich Marx nicht nur popularisiert, sondern auch versehentlich verfälscht hat. Inga, die Zusammenarbeit von Marx und Engels beruhte von Beginn an auf einer außergewöhnlich eng gemeinsamen Arbeitsweise. Beide entwickelten Argumente im fortlaufenden schriftlichen Austausch, kommentierten und ergänzten gegenseitig ihre Manuskripte und arbeiteten an zentralen Texten, etwa der deutschen Ideologie, gemeinsam. Beide reflektierten ihr Verhältnis in ihren Briefen immer wieder. Engels Rolle als Organisator, Strategieberater und finanzieller Rückhalt war für die Entstehung des marxischen Oeuvres zentral, führte aber historisch auch oft dazu, dass seine eigene theoretische Bedeutung unterschätzt wird. Trotz auch für Marx wegweisender Arbeiten wie die Lage der arbeitenden Klasse in England beispielsweise, die ja die erste sozialwissenschaftliche Arbeits- und klassenanalytische, sozialmedizinische oder stadtsoziologische Arbeit war und eigentlich auch ein bisschen wegbereitend für diese Disziplinen dann später und die auch Marx eigentlich erst überhaupt dazu motiviert hat, sich mit politischer Ökonomie auseinanderzusetzen. Wie sah denn die Zusammenarbeit zwischen den beiden ganz konkret aus? Naja, sie haben einen sehr, du hast es erwähnt, ne, einen engen brieflichen und auch geografischen Austausch gepflegt. Vor allem dann nach dem Scheitern der 1848er Revolution und den Kölner Kommunistenprozessen, also als Marx dann nach England übersiedelte, ne, dann haben sie ja beide in London gewohnt. Engels hatte ja eine Verbindung nach Manchester, familienbedingt, weil er ja aus einer industriellen Familie kam. Und dann haben sie, also man kann den Weg ablaufen, doch in ja einigermaßen nächster Nähe gelebt. Also man kann, das ist ein Weg, der den sogar 3-4-Jährige ganz gut bewältigen können. Und das heißt also, das ging auch bei Marx und Engels bis ins hohe Alter, dass sie eben entsprechend zusammenarbeiten konnten, Marx dann vor allem natürlich in der British Library in London. Inwiefern gab es sowas wie eine gemeinsame Entwicklung zentraler Momente der marxistischen Theorie und inwiefern sind die beiden da auch arbeitsteilig vorgegangen? Also nicht nur, dass also Engels ist ja durch seine finanziellen Zuwendungen Marx auch überhaupt erst teilweise ermöglicht hat, dass der überhaupt Zeit dafür hat zu forschen, weil er sich nicht um den Broterwerb kümmern müsste, sondern auch, wie lief die Mitarbeit an der Entwicklung der marxischen Theorie durch Engels und wie sah das aus? Du hast jetzt schon erwähnt, regelmäßiger Briefaustausch. Was sind so vielleicht Sachen, die jetzt gar nicht so überliefert sind, also schriftlich, die man nicht nachlesen kann, aber von denen man auf jeden Fall weiß, dass sie sich da ausgetauscht haben? Also wenn man den Film von Raoul Peck sieht über den jungen Marx, dann ist ja die berühmte Feuerbach-These über die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert, es kommt aber darauf an, sie zu verändern, dass die nach einer durchzechten Nacht von Marx und Engels entstanden ist und so zwischen zwei Kotzanfällen, also weil man einen über den Durst getrunken hatte und das letzte Bier offenbar irgendwie schlecht war. So muss man sich das eher nicht vorstellen. Aber es ist klar, du hast es erwähnt, also die Lage der arbeitenden Klasse in England und die Bedeutung, die das hat. Also Marx war zu dem Zeitpunkt immer noch Philosoph, stark beeinflusst von der Hegel-Schule einerseits, also von der er die Dialektik als Methode übernahm, die ja weit zurückreicht, also von, also dann über Leibniz zurück bis zu Aristoteles. Also das heißt, eine Denkbewegung, die in Dingen die Prozesse erkennen will, die davon ausgeht, dass etwas, weil es geworden ist, eben sich zwangsläufig ändert, weswegen man in einem Ding die Bewegungsgesetze entdecken können sollte und will, um dann entsprechend auch in den geschichtlichen Prozess eingreifen zu können. Das übernahm er von Hegel, er übernahm von Ludwig Feuerbach vor allem den Materialismus, also das war die Religionskritik, also die Herabholung des Göttlichen auf die Erde, also die sich dann in dem Satz vom Sein, dass das Bewusstsein bestimmt niederschlägt, was ja entscheidend ist, um dann auch letzten Endes in der Art und Weise, wie Menschen tagtäglich ihren Lebensalltag bewegen, da die Ursprünge von jeder Form von Ideologie wiederzufinden und eben nicht tautologisch, das heißt auch sich selbst erklärend, ideologische Phänomene zu betrachten. Also in dem Sinne von Martin Luther hat jetzt seine Thesen angenagelt und das heißt, erscheint im Prinzip wie so ein Deus ex machina, also aus dem Nichts heraus eine Idee, während man ja eigentlich erklären muss, wie konnte sie überhaupt Einfluss gewinnen? Also wie konnte diese Idee, an welche Träger geheftet war sie ein Ausdruck von bestimmten Interessen? Das ist im Grunde das, was Marx ja, also einerseits die Dialektik und den Materialismus dafür sich interessiert, allerdings noch eben nicht bezogen auf den Kapital-Arbeit-Gegensatz, nicht auf die Industrieentwicklung. Das hat natürlich vor allem auch damit zu tun, dass Deutschland zu dem Zeitpunkt, insbesondere als Hegel seine Methode entwickelte, noch gerade in den Anfängen der sogenannten Bauernbefreiung war, also der Proletarisierung, der Herstellung einer eigentumslosen Klasse, die also die Grundlage für die Kapitalakkumulation ist. Also Hegel kannte ja nur den Wohlstand der Nation von Smith, eigentlich nur aus der Theorie. Und in dem Sinne ist Marx also Teil der Junghegelianer, die Hegel, wie Marx dann sagt, von Kopf auf die Füße stellen wollen. Also das konservative Element in Hegel, der ja im Prinzip den preußischen Staat befestigen wollte, gegen Hegel selbst zu wenden versuchten, eben nämlich die Dialektik, die über diesen preußischen Staat hinausdrängt. Und zu dem Zeitpunkt ist Engels schon sehr viel materialistischer. Das hat einerseits mit seinen Privatverhältnissen zu tun. Also er hat ja eine Beziehung zu einer irischen Arbeiterin. Damit ist da natürlich auch letztlich schon etwas Antiimperialistisches vorgedacht, aufgrund der Rolle der Engländer und der Kolonialisierung Irlands, die ja, Klammer auf, interessanterweise auch lange dazu geführt hat, dass die Iren wie die Schwarzen wie eine gleiche Unterklasse begriffen wurden dann in den USA. Ne? Also das Buch von Noel Ignatieff, How the Irish Became White, dass man glaubte, die würden sich untereinander vermischen und dass die Iren erst sehr viel später weiß wurden, alles vor diesem Hintergrund eben der Kolonialisierung Irlands. Und Engels hat diesen Bezug dadurch, dass er eben aus einer kapitalistischen Familie, aus einer Industriekapitalfamilie kommt. Das heißt, dass er den Weg zum Sozialismus nicht über den Umweg der Religionskritik, nicht über den Umweg der Philosophie findet, sondern über die reale Erfahrung mit dem Kapitalarbeit-Gegensatz in der Fabrik seiner Familie und dann, was ihm eben die Möglichkeit gibt, überhaupt die Lage der arbeitenden Klasse zu schreiben, also in die Lage der arbeitenden Klasse in England. Und ein Text, der da noch ganz entscheidend ist, ist eben die Umrisse zur Kritik der Nationalökonomie, die für das, was dann Louis Althusser und andere den epistemologischen Bruch genannt haben, also den Übergang von Marx von der Philosophie hin von der Entfremdungskritik hin zur politischen Ökonomie, zur Nationalökonomie, dass der bei Engels eben schon vorgedacht war und ganz wesentlich war, dass Marx diesen Schritt machen konnte. Und dann haben sie eben, ja, weil du ja auch nach der Zusammenarbeit fragst, die deutsche Ideologie, die ja ein ganz entscheidender Text ist, also wo die Dialektik plus die Sozialismusgeschichte plus eben der Materialismus, eben die historisch-materialistische Denkbewegung, also die Methode des Marxismus selbst hervorbringen. Das machen Marx und Engels zusammen. Und von daher ist Engels eben nicht nur der Finanzier des Marxismus, sondern er steht an der Wiege des historisch-materialistischen Denken selbst und dass es heute als Marxismus erscheint, ist einfach auch der Tatsache geschuldet, dass Engels damit zufrieden war, die zweite Geige zu spielen, wie er es genannt hat, also zurückzutreten und der Möglichmacher oder als Möglichmacher von Marx zu erscheinen, obwohl er sehr viel mehr als das gewesen ist. Engels hat ja, also Engels Familie hatte in Barmen an der Wupper, heutiges Wuppertal, ja auch eine Textilfabrik und er ist dann nach Großbritannien rübergesendet worden, konnte sich das sozusagen dann live angucken und auch nochmal in einer viel entwickelteren Form als in Wuppertal selbst. Ich habe mal gelesen, dass tatsächlich in diesen Briefen, die sie sich hin und her geschrieben haben, auch zum Zeitpunkt, wo das Kapital entstanden ist, Friedrich Engels sozusagen Marx klein für klein so die Buchhaltung und den Aktienmarkt und wie das eigentlich alles ganz konkret funktioniert, erklärt hat und ihm eigentlich damit erst das Grundwissen und die Praxis, das Praxiswissen geliefert hat. Ansonsten wäre ja genauso wie Hegel vielleicht einfach nur sozusagen sehr abstrakt ein bisschen drüber geflogen durch diese theoretischen Werke, auf die er sich dann ja später auch viel bezogen hat. Das war ganz entscheidend. Also, weil es ist das eine, die politische Ökonomie als relevant zu erkennen und das andere, sie tatsächlich auch zu durchdacht zu haben und begriffen zu haben. Und da hat Marx ja, also letzten Endes auch, war er selber ja einer, der durchaus eine Bescheidenheit mit sich brachte. Also, wenn man ihn fragte, was sind die Dinge, die er überhaupt neu hinzugefügt hat zu dem bisherigen Denken. Dazu gehört natürlich die Mehrwerttheorie, aber er fußte auf der ganzen britischen oder englischen politischen Ökonomie, britisch, Smith war ja Schotte, also Adam Smith, David Ricardo und all dem sozusagen, was da drumherum sich gruppierte. Das musste Marx erlernen und da hat Engels eine ganz wesentliche Rolle gespielt. Das ist absolut richtig. Wenn man den zweiten Band vom Kapital liest, könnte man ja eigentlich auch fast denken, das ist so ein Unternehmensberatungsbuch oder so, weil es einem eigentlich genau das Handwerkszeug mitgibt, wie man ein guter Kapitalist wird, der seine seine Buchhaltung im Blick hat. Ja, es verbindet Mikro- und Makroökonomie, würde man heute sagen, ja. Marx hat sich also sehr auf die Kritik der politischen Ökonomie fokussiert. Engels hat aber durchaus auch eigene wissenschaftliche Errungenschaften, also sozusagen dieses Stadtsoziologische haben wir jetzt schon ein bisschen besprochen. Das ist ja auch von Marx dann nicht fortgeführt worden, sondern das blieb irgendwie so ein bisschen Engels Werk. Aber vor allen Dingen hat er sich auch mit Fragen von Geschichte, mit Fragen von Naturwissenschaft und Familien- und Staatsgeschichte, also nicht nur abstrakt, sondern auch durchaus historisch konkret, also zum Beispiel am Beispiel des Deutschen Reichs, also die Rolle der Gewalt in der Geschichte oder so. Also was sind da so seine Errungenschaften? Ich glaube, gerade die Militärfragen sind ja für uns heute auch nicht ganz unrelevant, auch wenn jetzt vielleicht das Modell der Miliz nicht mehr das aktuellste ist. Absolut. Vielleicht kann man noch eine Schleife oder eine Minute bei der politischen Ökonomie bleiben, weil auch da ist, also das marxische Kapital ist ja in weiten Teilen ein Marx-Engelsches Kapital. Also zu Lebzeiten ist von Marx ja nur der erste Band erschienen. Marx hatte ja ursprünglich gedacht, dass er schon in den späten 1850er Jahren mit seinen politökonomischen Forschungen durch sein würde. Es gab da ja auch den Auslöser, also die Krise von 1857. Und dann stellte sich heraus, also dass dieses große Projekt, das ja eigentlich auch ein 6-Bücher-Plan war, Marx wollte ja dann auch noch ein Buch über den Staat und über den Weltmarkt schreiben. Es ist umstritten, ob das bis zum Ende seines Lebens eben das eigentliche Projekt geblieben ist. De facto aber hat er es dann, obwohl er es schnell beendet haben wollte, bis zum Ende seines Lebens nicht beenden können. Und es ist auf Engels zurückzugehen, der den zweiten Band aus dem Nachlass herausgegeben hat, der ist noch weitgehend von Marx geschrieben und von Engels editiert. Der dritte Band ist hat einen ganz wesentlichen Anteil von Engels, weil der auf den Notizen von Marx beruht und Engels selber wesentliche Teile davon geschrieben hat. Also auch das die drei Bände des Kapitals und dann die auch aus dem Nachlass herausgegebenen Theorien über den Mehrwert sind ohne Engels da gar nicht zu denken. Und dann ist das genau wie du sagst, also Engels ist zweifellos der universalere Gelehrte, also der die marxistische Methode, die man, also Marx dann ja vor allem auf die Zeitgeschichte auch anwandte, also in den Schriften über die Klassenkämpfe in Frankreich, über den 18. Brumaire des Louis Bonaparte, Da wollte Marx ja letzten Endes gegen Proudhon und Victor Hugo und andere zeigen, dass die Theorien, dass es Alexander der Große ist, der die Geschichte macht, oder Napoleon oder Bismarck oder Hitler oder Stalin, dass man viel tiefer schauen muss in die sozusagen die sozialen Grundstrukturen, den Klassengegensatz oder die Klassengegensätze, um überhaupt zu verstehen, wie also große, wirkmächtige Politikerfiguren, geschichtsmächtige Figuren auf die Bühne der Geschichte treten. Und das hat Marx gemacht, also die Methode hierauf anzuwenden. Aber es war Engels, der sie dann auf die Historie anwandte, schon also im Grunde zeitgleich auf die den Deutschen Bauernkrieg. Und dann später auf den modernen Sozialismus, also in seiner Schrift über den Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft, wo ja letzten Endes auch etwas angelegt ist, was für die Arbeiterbewegung ganz entscheidend war, nämlich die Annahme, der Kapitalismus schafft die Bedingungen des Sozialismus selbst. Also das Moderne, ja, das ist dann Kautsky als ein Schüler von Engels, hat ja die Vorläufer des neueren Sozialismus betrachtet, also den ketzerischen Kommunismus in der Reformationszeit, Thomas Morus und Thomas Münzer und die Täuferbewegung mit der Kommune von Münster, 300 Jahre vor der Pariser Kommune. Und aber die Analyse war eben, der Sozialismus als Moderne entsteht erst, indem sich die bis zum Urchristentum zurückreichenden sozusagen urkommunistischen Sehnsüchte, Vorstellungen, Wünsche verbinden sich eben dann aus der intellektuellen Klasse mit der Arbeiterklasse als der Zukunftsklasse im Kapitalismus, weil eben aus der Gesetzlichkeit des Kapitalismus, wie Marx es beschreibt, also das Konkurrenzgesetz, Akkumulationsgesetz, dann das Gesetz vom tendenziellen Fall der Profitrate und so weiter, dass also sich daraus im Grunde ein Kapitalist frisst den anderen, es entsteht der Großbetrieb und damit entsteht eine Situation, in der die kapitalistische Klasse überflüssig wird. Vor allem dann im Übergang natürlich zum Börsenkapitalismus, wo es nicht mal mehr die Unternehmerpersönlichkeit gibt, sondern nur noch die Aktionäre, die sich Dividenden ausschütten lassen, während das Management, also wo im Grunde es allein des Managements bedarf, und das können die Beschäftigten auch selber machen. Also diese Vorstellung, dass der Sozialismus naturwüchsig im Kapitalismus angelegt ist und nicht eine heißspornige Idee von irgendwelchen Intellektuellen, eine Kopfgeburt ist, ein Hirngespinst, sondern eine Tendenz in der Gesellschaft selbst, das geht eben auf Engels zurück. Und das hat die sozialistische Bewegung ja dann international geprägt, letztlich bis also natürlich vor den Ersten Weltkrieg, aber auch noch in der Zwischenkriegszeit. Ist eine Art von marxistischem Denken, das zunehmend verloren gegangen ist. Und wir haben eigentlich im Grunde ja heute eine Rückkehr des Sozialismus von der Wissenschaft zur Utopie erlebt. Also das ist etwas, was Engels ganz entscheidend macht. Er wendet aber auch die historisch-materialistische Methode auf die Philosophiegeschichte an, also in seiner Schrift über Ludwig Feuerbach und der Ausgang der sozialistischen Philosophie von 1886. Er wendet sie auf die Naturgeschichte an, der auch den Briefwechsel zwischen Marx und Darwin. Marx hatte ja eigentlich geglaubt, dass er die darwinschen Naturgesetze analog in der Gesellschaft wiederfinden wollte. Also, dass er eigentlich nichts anderes mache als das, was Darwin für die Natur macht. Und Engels schreibt dann darüber eben seine Schrift, die Dialektik der Natur, wo es ja diese auch Auskopplung der Menschwerdung des Affen durch den Anteil der Arbeit ist. Und dann, du hast es erwähnt, ne, Engels Gespür oder Wissen, dass der Kapitalismus in einem internationalen Staatensystem existiert und da die Fragen von Krieg und Frieden natürlich eine große Rolle spielen, weil Engels in seiner Einleitung zu seiner Schrift über die Mordspatrioten, über die sogenannten Befreiungskriege von 1813 bis 1815 schon vorhersagte, dass es einen großen Krieg geben würde. Ne? Also genau das, was einer seiner Nachfolger, Eduard Bernstein, ja bestritt. Der bestritt ja, dass es eine große Katastrophe geben könnte, eine große Wirtschaftskrise. Der glaubte, dass der Kapitalismus immer effizienter und immer reformierter sein würde und letztlich die Arbeiterklasse hineinwachsen würde in den Kapitalismus. Und Engels hatte eben schon 1887 vorhergesagt, es wird einen großen Weltkrieg geben, verbunden mit der Ansage an die Arbeiterbewegung, ihr müsst alles tun, diesen Krieg nach außen, den imperialistischen Krieg zu verhindern, weil das eben die Bedingungen des Klassenkampfs im Innern dramatisch verschlechtern wird. Also auch hier Engels, der ja nicht zufällig den Beinamen der General hatte, weil er eben sich sehr stark mit Militärgeschichte, auch der Entwicklung der Militärtechnologie beschäftigte und diese Aspekte auf dem Schirm hatte, in der Zeit des Übergangs des alten Konkurrenzkapitalismus zum neuen imperialistischen organisierten Kapitalismus der Machtstaaten, des Nationalismus, Kolonialismus, Rassismus und so weiter. Ja, man muss dazu sagen, dass es eigentlich kaum irgendwie marxistische Theoretikerinnen gibt, die da irgendwie angeschlossen haben und das weiter untersucht haben. Also ich habe mich mal mit der Miliz- oder Militärdebatte in der SPD befasst. Das war ja erbarmungswürdig. Also das war ja wirklich von keinerlei Kenntnis der Fakten irgendwie, sondern da hat man wirklich mittels Engels-Exegese und ein bisschen Volkswirtschaft versucht, diese Frage zu klären und hat diese ganze industrielle Massenvernichtung, die im Ersten Weltkrieg ihren Anfang genommen hat, ja, überhaupt nicht mitgedacht, obwohl die Waffen teilweise schon längst im Einsatz waren, also insbesondere gegen kolonialisierte Völker und so. Ja, und ich meine, das ist, ja, bitte? Also die Weissagekraft von Engels ist da auch bemerkenswert, weil ich meine, wir wissen, dass Kriege unglaubliche Technologie oder Produktivkraftrevolution mit sich bringt. Ich meine, wir sehen das jetzt im Ukraine-Krieg, der startet als ein klassischer Abnutzungskrieg, also mit der sehr stark an den Ersten Weltkrieg erinnert, mit schwerem, teurem Material, ne? Also teuren Panzern, die jetzt von Schülern und Schülerinnen zusammengeschraubten Drohnen mit Material quasi aus dem Baumarkt zerkloppt werden. Ne? Also wo wir sozusagen eine Weiterentwicklung des Krieges hin zum Drohnenkrieg erleben und auch natürlich einer Digitalisierung. Die Rolle im Gaza-Krieg sehen wir, die Rolle der künstlichen Intelligenz, die da sich in den Krieg einschreibt. Und Engels hatte da ein sehr starkes Gespür für, ne? Dass etwas passieren würde wie im Ersten Weltkrieg. Man geht mit Pferden und Kanonen Gewehren in diesen Krieg rein und kommt mit Panzern und Luftkrieg und Giftgas wieder raus. Ne? Und das hat er, also bei ihm heißt es dann, das ist ein vierjähriger Krieg werden würde, der schlimmere Verheerungen haben würde als der 30-jährige Krieg. Ne? Und der 30-jährige Krieg war ja einer, der die Zivilbevölkerung beeinträchtigte, aber bis dahin war die Vorstellung von Krieg einer Entscheidungsschlacht. Also die Zivilbevölkerung wird davon überhaupt nicht in Mitleidenschaft genommen und das sind so Entscheidungsschlachten von 20.000, 30.000 Leuten, die sich in Auerstedt oder Jena oder Austerlitz begegnen und dann die politisch nicht herbeizuführende Entscheidung eben militärisch herbeiführen. Und da hatte Engels einen sehr, sehr guten Riecher, dass, genau wie du sagst, man das auf dem Schirm haben muss. Und da ist viel verloren gegangen, in dieser Art zu denken. Ja, also teilweise äußert sich das ja noch heute, also wenn davon gesprochen wird, dass es eine strukturelle Nicht-Angriffsfähigkeit bräuchte und dann man also was soll das sein? Jede Angriffswaffe ist auch eine Verteidigungswaffe und umgekehrt. Also insofern würde man sich da auch wünschen, dass einige Genossinnen sich da ein bisschen spezifischer mit befassen und verstehen, was Krieg ist. Also auch gerade auch diejenigen, die Waffenlieferung fordern, weil man, ne, das hat er ja auch ganz klar benannt, welche Verheerung das macht. Und man sieht es ja heute noch im Ersten Weltkrieg, das Narbenbild, das sich durch die französische Landschaft zieht. Die Bombenkrater sind heute noch zu sehen. Ja. Und das wird in der Ukraine ganz genauso sein. Und die Jahrzehnte von psychischen, traumatischen Belastungen nach einer Kriegsgeneration und die Verstümmelungen von Tausenden von Menschen, die jetzt sozusagen auch in der Ukraine oder in Gaza geschehen sind, die sind über Jahrzehnte lang zu spüren und prägen eine Gesellschaft zutiefst. Und da kann man nicht leichtfertig irgendwie solche Positionen vertreten. Das ist wirklich auch traurig, ehrlich gesagt. Ja, und die Waffen versagen auch ihren Dienst nicht, ne? Also selbst wenn dann es zum Waffenstillstand kommt oder in einer wie auch immer gearteten Friedensordnung, dann sind die Waffen, die im Umlauf sind, eben bleiben im Umlauf und bleiben funktionsfähig. Wir haben jetzt schon Waffen aus dem Ukraine-Krieg in Mali wiedergefunden, in der Sahelzone. Und man wird mal sehen, also welche Art von Korruption das jetzt ist. Es ist einfach nur, dass für einen Auftrag eine Art Provision von 15% bezahlt werden musste. oder ob da auch Waffen vertickt worden sind, also Waffen einfach weiterverkauft wurden, um sich daran zu bereichern. Also ja, Waffen sind kein Kinderspiel, aber das ist eben auch in unseren Gesellschaften, wo der Krieg, also gerade die Generation, die den Krieg noch erlebt hat, abgetreten ist, dass man eben diese Zeit einer sozusagen von drei Generationen Frieden erlebt hat, dass da ein Unverständnis dafür da ist, was Krieg eigentlich faktisch bedeutet. Abonniert unseren YouTube- und Spotify-Kanal und vergisst nicht, unsere Folgen fleißig zu teilen, zu liken, zu kommentieren, weiterzuempfehlen an eure Freunde, Familie, Arbeitskollegen, Liebhaber, keine Ahnung. Und auf YouTube, auch ganz wichtig, vergisst nicht, die kleine Glocke zu drücken, neben dem Abo-Button, denn dann verpasst ihr keine einzige Folge mehr von uns, denn ihr werdet direkt benachrichtigt. Ja, kleine Glocke, ganz, ganz wichtig, aber folgt uns auch auf Instagram, teilt und liked unsere Sachen, das ist ganz wichtig. Telegram-Kanal haben wir auch noch, folgt uns auch da, verbreitet das, ja, das ist nämlich unsere Währung. Ja, aber auch die andere Währung ist uns sehr wichtig, und zwar richtiges Geld. Wir haben ja, stimmt, auch, Geld ist auch gut. Ja, genau, Geld ist immer gut, können wir sehr gut gebrauchen, und deswegen haben wir einmal ein PayPal-Konto, aber auch ein richtiges Konto. Und wenn ihr uns da Geld überweisen wollt, um uns zu unterstützen, könnt ihr die Kontodaten jeweils in den Beschreibungen der einzelnen Folgen finden oder in den Beschreibungen des YouTube- und Spotify-Kanals. Vielen Dank für eure Unterstützung. Was man jetzt auch noch breiter besprechen könnte, weil es ja auch ein sehr aktuelles Problem bespricht, wäre zum Beispiel seine Schrift zur Wohnungsfrage. Also sozusagen, dass ja auch die Theorie auch auf ganz praktische Wirtschaftszweige nochmal angewandt und sozusagen in ihren sozialen Folgen exemplifiziert hat. Aber da wir nicht so viel Zeit haben, springen wir da vielleicht drüber weg. Und kommen wir sonst ein bisschen zu der Diskussion um Engels. Mhm. Seit den 1950er Jahren entwickelt sich ja in Teilen des westlichen Marxismus, also ich würde jetzt als westlichen Marxismus sozusagen Westeuropa und Nordamerika das Gebiet ungefähr und dort vor allen Dingen diejenigen, die ein bestimmtes Abgrenzungsbedürfnis gegen den real existierenden sozialistischen Theoriestrang des Marxismus-Leninismus sich zur Aufgabe gemacht haben, nennen. Da hat sich die These entwickelt, Engels habe Marx-Theorie teilweise in einen positivistischen, mechanischen und letztlich fatalistischen Materialismus verwandelt. Das wird oft an der Dialektik der Natur festgemacht. Und parallel dazu steht aber auch die Erzählung, dass Engels als Architekt des Marxismus einerseits natürlich das Marx'sche Werk popularisiert hat, wie im Anti-Düring, das so ein bisschen auch das Handbuch war, für das, also dass man sozusagen die Arbeiterin gelesen haben, um so erstmal Gesamtzusammenhang zu haben, war auch für mich zum Beispiel sehr wichtig, dass ich habe das Kapital zuerst gelesen, aber sozusagen die ganze Breite des Marxismus habe ich erst begriffen, nachdem ich den Anti-Düring gelesen hatte. Also es ist immer nur so angedeutet, aber man merkt sozusagen, wie breit das Feld eigentlich ist, was man damit bearbeiten kann. Und besonders umstritten blieb aber Engels Rolle als Herausgeber des zweiten und dritten Bands. Du hast es ja erwähnt gehabt. Hier wird ihm vorgeworfen, das Original verfälscht zu haben. Und jetzt die Frage, was dann sozusagen viel die Unterscheidung gemacht wird, ist dann der Marxismus von Marx, also der echte, authentische Marxismus und der Engels-Marxismus, der den Grundstein gelegt hat dann für den Leninismus und der wiederum den Grundstein gelegt hat für den Marxismus-Leninismus stalinistischer Prägung und damit letztendlich auch ein bisschen zum Schuldigen gemacht wird für alles, was so schiefgelaufen ist im real existierenden Sozialismus. Macht es Sinn, diese Trennung zu machen, oder ist das Quatsch? Ich glaube, dass man erstmal festhalten muss, dass Engels der Systematisierer war. Darüber haben wir gesprochen. Ne? Also, dass er die historisch-materialistische Methode eben universeller angewandt hat und auf neue Arbeitsbereiche, Arbeitsgebiete, und dass das dann von seinen Nachfolgern noch fortgesetzt wurde, ne? Also insbesondere natürlich auf die Frage des Staates, dann auf die Frage des Rechts, auf die Frage der Psychologie auf die Frage der Pädagogik, also dass es hier wichtige Vorarbeiten waren, Und es ist, glaube ich, auch unstrittig, dass Engels der Popularisierer war. Also du hast den Anti-Düring erwähnt, der ja für also einen Großteil der einerseits marxistischen Intellektuellen in der Zeit der 1890er und des ersten Jahrzehnts im 20. Jahrhundert, die 1910er Jahre, auch 1920er Jahre noch, eigentlich der entscheidendere Text war als das Kapital. Also dass viel mehr Intellektuelle und auch Arbeiter den Anti-Düring, den Marxismus durch den Anti-Düring lernten und nicht über das marxische Kapital und auch nicht über das Kommunistische Manifest, das ja überhaupt sowieso erst wieder in Erscheinung war, nachdem die Pariser Kommune stattfand und dann wegen Bebels Rede über die Pariser Kommune letzten Endes die SPD ja auch verboten wurde dann 1878 und dann aber in den Prozessen, die also gegen Bebel liefen, also in diesem Zeitraum überhaupt das neu veröffentlicht werden durfte und konnte und damit eben auch ein bisschen breiter rezipiert wurde und trotzdem war es nie so entscheidend. Also das ist letzten Endes unumstritten, aber eben verbunden mit der Frage, war die Popularisierung eine Verhunzung? Ich glaube, dass man erstmal damit anfangen muss, dass der Marxismus entweder praktisch ist oder gar nicht und dass also sozusagen man das wirklich ganz stark machen muss. Mir ist es bei der Edition Marxismen besonders aufgefallen, also es sind ja jetzt die ersten 12 Bände erschienen, also 2 zu Marx, einer zu Engels, dann die Bände zu Clara Zetkin, zu Eduard Bernstein, zu Rosa Luxemburg, die Bände zu Lenin, Alexandra Kollontai und Trotzki und die Bände zu Karl Kautsky, Mao Zedong und zu Otto Bauer. Und dass also die Verknüpfung von Theorie und Praxis hier in einer Weise gegeben ist, die dann eigentlich schon im Westen sich ab den 1920er Jahren löst und dann nach 1945 endemisch wird. Auch nicht durchgängig. Natürlich hat es immer einen praxisorientierten Marxismus gegeben. Denken wir an die Marburger Schule, an Wolfgang Abendroth und Frank Deppe und seine Schule. Und trotzdem gibt es so eine Akademisierung, die Leo Panitch mal, der Torontoer Marxist und Herausgeber des Socialist Register, mal auf die Formel gebracht hat, naja, wenn Rosa Luxemburg und Lenin Professuren an Universitäten bekommen hätten, dann hätte es vielleicht keine Oktoberrevolution oder keine Novemberrevolution und vor allem dann nicht die Januarkämpfe gegeben 1919. Von daher muss man das, glaube ich, stark gewichten. Mir ist es vor allem dadurch klar geworden, dass also welche Rolle die Oktoberrevolution gespielt hat für die Tatsache, dass wir überhaupt hier sitzen können und in der Kommunistenkneipe im Podcast über Marxismus reden können. Weil man muss sich die Situation 1914 einmal vergegenwärtigen. Da war der gesamte auf Marx zurückgehende proletarische Internationalismus zusammengebrochen. Eigentlich war die Arbeiterbewegung, wie sie bis dahin existierte, zusammengebrochen, nicht mehr existent, war aufgesogen durch einen bürgerlichen Staat, der imperialistische Politik nach außen betrieb. Also auch eine Verstaatlichung letzten Endes der Arbeiterbewegung, wie es sie in den entwickelten kapitalistischen Staaten gab, die jetzt gegeneinander Krieg führten. Und 1917 kommt es eben zur Oktoberrevolution, auch weil die russische Sozialdemokratie nicht wie andernorts mehrheitlich sich hinter ihrem Nationalstaat, hinter dem russischen Zaren versammelte, keine Hoffnung hatte, dass man mit dem Krieg mitkämpft, aber dafür ein paar soziale Rechte bekommt, vielleicht eben das allgemeine Wahlrecht, sondern doch sehr deutlich die Mehrheit, vor allem auch dann die Führung von Alexandra Kollontai über Lenin bis Trotzki, sich gegen diesen Krieg stellten. Und entsprechend auch, nachdem die Februarrevolution und dann die Oktoberrevolution 1917 gelangen, im Bewusstsein, dass es nur das Kaufen von Zeit ist, dass man als rückständig abhängige Formation darauf angewiesen sei, dass die Revolution im Westen kommt, aber dann doch recht verschnupft darauf reagiert hat, wenn das Vorgehen der Bolschewiki von Karl Kautsky und anderen im Westen gerügt wurde, woraufhin dann Kollontai und Lenin Trotzki geantwortet haben, also wenn wir nicht gewesen wären mit unserer Revolution, die Revolution auch wieder auf die Bühne der Geschichte gebracht hätten, dann läget ihr heute noch in den Schützengräben. Na, also dann hätte es niemals die Novemberrevolution, also diese ganze Welle der Antikriegsrevolution und proletarischen Revolution von Irland bis Fernost gegeben. Und wenn man das dann noch weiterdenkt, dann versteht man auch, also dass 1921 die Kommunistische Partei Chinas sich niemals im marxistischen Geist gegründet hätte, ohne die Inspiration der Oktoberrevolution 4 Jahre zuvor. Weil was sollte das Denken von Karl Marx jetzt unbedingt einem unter halbkolonialen Verhältnissen, feudalen oder halbfeudalen Verhältnissen letztlich agrarischen Verhältnissen und kaum kapitalistisch-industriellen, das heißt also auch kaum kapitalistischen Verhältnissen stehendes Land. Was sollte da das Denken von Karl Marx aus dem vorangegangenen Jahrhundert den Menschen bieten, die versuchten, sich eben von diesen drei Geißeln Feudalismus, Kolonialismus oder Imperialismus und Kapitalismus zu befreien. Und wo der Kapitalismus nachrangig war. Und der Grund war die Oktoberrevolution. Und wenn man dann also die Bedeutung der chinesischen Revolution wieder verfolgt, dann sieht man, also ohne die hätte es keine Globalisierung des Marxismus gegeben. Also dass der Marxismus in die Welt ausstrahlt, erstmal auf die Philippinen, nach Indien, nach Japan, nach Korea, nach Vietnam, dann vor allem auch auf den afrikanischen Kontinent. Es wird sicherlich auch gibt es den Missing Link oder die Verbindung von der chinesischen Revolution von 1949 zur kubanischen Revolution, die dann dort den ganzen Zyklus von guerillakriegsorientierten Sozialismusversuchen hervorgebracht hat, der ja dann erst mit letztlich dem Chavismo endet, ne, mit dem Zyklus linker Regierungsbildungen in Lateinamerika. Also das heißt, wir haben eine Globalisierung des Denkens von Karl Marx aus Trier erlebt im Ergebnis dieser Prozesse einer Praxis, wo er Praxis wirksam wurde und für die Praxis als relevant erachtet wurde. Wäre das nicht passiert, hätte es auch nicht die Oktoberrevolution als Schnittstelle zwischen West und Ost gegeben, dann wäre Karl Marx heute ein Denker des 19. Jahrhunderts, zu dem er ja manchmal gemacht wird, der für einen kurzen Zeitraum erstmal zu Lebzeiten überhaupt keinen Einfluss geltend machen kann. Das macht auch Otto Bauer stark, also dass eigentlich niemand bei seiner Beerdigung war und schon gar keine Vertreter der britischen Arbeiterbewegung. Und also der Aufstieg der Sozialdemokratie und des Marxismus in der Sozialdemokratie passiert ja erst unter Engels. Erst unter Kautsky mit dem Erfurter Programm wird der Marxismus praxisleitend für eine sozialistische Arbeiterpartei, ne? Also und dann eben dringt ins Massenbewusstsein ein. Aber sozusagen so wäre eben Marx ein Denker gewesen, der für einen kurzen Zeitraum die deutsche Sozialdemokratie beeinflusste, einen Einfluss auf die Minderheiten in Frankreich, Italien, Großbritannien und den USA gehabt hat und der einen Einfluss gehabt hat auf russische Intellektuelle, die sich um 1890 dann von den Narodniki, den ins Volk gehen, abwenden und dem marxischen Denken zuwenden, vor allem eben vermittelt durch Georgi Plechanow. Und also das heißt, das muss man sich klar machen, wir würden hier nicht sitzen, wir würden hier nicht über Marx nachdenken. Und jede Vorstellung davon, wie diese Welt eine bessere werden könnte und was das Schlechte in dieser Welt mit dem Privateigentum an den Produktionsmitteln zu tun hat und mit den Bewegungsgesetzen des Kapitalismus, das wäre weitestgehend verschüttet. Von daher sollte man Popularisierung durchaus groß schreiben und klar machen, dass ohne Popularisierung es überhaupt auch keinen Marxismus gibt. Es gibt natürlich das Bedürfnis, eine Linie der Unschuld zu definieren, also die sich eben absetzt von der historischen Tragödie, die dann das Ergebnis der Oktoberrevolution nach dem Scheitern des Westens auch war. Ich meine, das war trotz die Kollontai und Lenin völlig klar, dass sie eigentlich nur Zeit kauften, bis die Revolution im Westen gelingt und das Gedeih und Verderb der Revolution in Russland abhängig bleiben würde vom Sieg der Revolution im Westen. Und es hat dadurch natürlich extreme Opfer gegeben. Darüber könnte man jetzt sehr lange drüber diskutieren, über Errungenschaften und aber eben auch Irrwege und Verbrechen im real existierenden Sozialismus. Aber es ist eine letztlich nicht überzeugende Art zu versuchen, sich aus dieser Geschichte der Praxisanwendung des Marxismus herauszuwinden und zu glauben, es sei einfach nur eine theoretische Kritik. Weil darum geht es ja letzten Endes auch in der Bewertung des Kapitals. Also muss man das Kapital historisch lesen oder muss man es logisch lesen? Und die neue Marx-Lektüre, das, was dann hier, also die Michael-Heinrich-Schule ist, die versuchen eben dann, das nur logisch zu lesen, auch Marx von seinem Humanismus zu lösen, ne? Also so wie Althusser das eben auch machte, den jungen humanistischen, noch nicht vermeintlich marxistischen Marx vom logischen Marx zu trennen, wo sich das dann eben mit dem Maoismus verbindet, der maoistisch-dialektischen Philosophie. Aber ich halte das für wenig überzeugend. Also weil Marxismus entweder historisch ist oder gar nicht. Ja, und historisch konkret muss man vielleicht sagen, also die andere Seite ist natürlich, dass es auch sehr, sehr viele Leute gibt, die jetzt Klassiker lesen, aber sich sonst nicht mehr auseinandersetzen und eigentlich auch einen krassen Voluntarismus an den Tag legen und eigentlich sich gar nicht mit den aktuellen Entwicklungen auseinandersetzt. Also als Beispiel zum Beispiel könnte man so die Fixierung von so diversen K-Gruppen auf das Industrieproletariat nehmen zu einem Zeitpunkt, wo das eigentlich schon seit Jahrzehnten im Abschwung begriffen ist und wir eigentlich wesentlich eine Dienstleistungsgesellschaft geworden sind. Das ist richtig. Das ist, also daran schließen sich natürlich komplizierte Debatten an über die Bedeutung jetzt der wertbildenden Arbeit, dann aber auch die Frage der werterhaltenden Arbeit. Ich glaube, dass wir an einem historischen Punkt sind, wo es um eine Ökumene des Marxismus gehen muss. Also das ist nicht die Intention der Edition Marxismen zu sagen, die trotzkistische Richtung hatte recht oder es gäbe eine Linie Luxemburg-Gramsci, wie Peter Weiß es genannt hat, und das ist irgendwie unser dritter Weg zwischen dem abzulehnenden Marxismus-Leninismus, aber auch der historisch gescheiterten Sozialdemokratie, ne, gescheitert im Ansinnen, den Kapitalismus auf parlamentarischen Wege zu überwinden oder wenigstens zu zivilisieren. Was ja historisch auch gescheitert ist. Also darum, glaube ich, kann es nicht gehen, sondern ein bisschen mit Brecht gesprochen, zu identifizieren. Also Brecht hat ja mal gesagt, das Problem mit den Kommunisten und Kommunistinnen ist es und mit den Marxistinnen und Marxisten, dass sie auf alles eine Antwort haben. Und wäre es nicht aus Gründen der Taktik sinnvoll, eine Liste der noch nicht beantworteten Fragen zu konzipieren, um die Leute zur Mitarbeit anzuregen. Tatsächlich aber wäre es nicht mal aus Taktik geboten, so eine Liste zu machen, sondern auch ganz offen zu legen, dass die sozialistische Bewegung auf viele Fragen und auch die kommunistische Bewegung auf viele Fragen der Gegenwart, der Frage, wie man praktisch diesen Kapitalismus auf der Höhe der Zeit überwindet, wie ein Sozialismus im 21. Jahrhundert aussehen könnte, ne, auf dem Stand von Plattformkapitalien und transnationalisierten Konzernen, dass wir diese Antworten nicht haben und dass das eigentlich Ausdruck der Krise des Marxismus ist. Aber es ist keine Krise des Marxismus, dass er die Welt, wie sie ist, nicht erklären kann, sondern es ist eine Krise der marxistischen Politik. Es ist eine Krise letzten Endes der Kräfte, die immer noch davon ausgehen, dass der Kapitalismus nicht das Ende der Geschichte ist, und dass die großen Probleme, Widersprüche in dieser Welt im Rahmen des Kapitalismus nicht zu lösen sein werden. Also man wird zweifellos die soziale Frage, die Wohnungsfrage, die Armutsfrage nicht im Kapitalismus lösen. Man wird die Geschlechterfrage, Geschlechtergerechtigkeit nicht im Kapitalismus lösen. Man wird die Demokratiefrage nicht im Kapitalismus lösen, also wie Menschen tatsächlich ihr eigenes Schicksal in die Hand nehmen können, einschließlich in den Bereichen, wo sie jeden Tag den Großteil ihrer Zeit verbringen, also da, wo sie arbeiten. Es wird auch sicherlich nicht die Ökologie und die Klimafrage lösen und auch nicht die Frage von Krieg und Frieden, denn das war ja letzten Endes auch die Erkenntnis von Kautsky und Trotzki, als sie Vorstellung kritisierten, man könne den Krieg verrechtlichen, weil sie sagten, der Kapitalismus ist nicht friedensfähig. Also es ist natürlich besser, den Krieg zu ächten, wie das dann über die UNO passiert ist, aber sich trotzdem keinen Illusionen geben, dass der Kapitalismus Krieg hervorbringt, wenn er in Anführungsstrichen das will. Gut, dann vielleicht nochmal zurück zu den Unterschieden zwischen Marx und Engels. Gibt es denn sowas wie methodische oder theoretische Unterschiede? Also das, was viel betont wird, ist ja der Vorwurf, dass Engels sehr, sehr viel deterministischer gewesen sei, als es ein Marx gewesen ist. Wobei ich das manchmal ein bisschen seltsam finde, weil man findet auch bei Marx entsprechende Stellen. Und dann fragt man sich so ein bisschen, ob es nicht auch was mit der Art von Text zu tun hat, die man da vor sich hat. Also ein Anti-Düring ist ja durchaus auch ein bisschen geschrieben gewesen als zum Beispiel eine eher einführende und aber als letztlich auch eine politische Schrift, um eben Eugen Dürings Einfluss auf die SPD zurückzudrängen. Ja. Genau, aber also gibt es sowas wie Methode? Ich wollte jetzt nicht selber beantworten, aber gibt es sowas wie theoretische oder methodische Unterschied zwischen Marx und Engels? Ich glaube aber, ich sehe das wie du, also dass man genau die Textsorten unterscheiden muss und natürlich es, also die Popularisierung den, also vor dem Hintergrund auch des allgemeinen Fortschrittsglaubens im 19. Jahrhundert, diese Vorstellung, dass der Sozialismus eigentlich die Zukunft ist, auch dass das Proletariat die Zukunftsklasse ist, weil sie eben durch die kapitalistischen Tendenzgesetze zur Mehrheitsklasse wird, dass also da ein gewisser Mechanismus, also eine mechanistische Vorstellung drin steckte, und die sich vor allem dann natürlich in populäreren Schriften ausprägte. Ich glaube aber heute, wenn man es sozusagen, also könnte man sich eher noch eine Scheibe davon abschneiden, wenn man Sozialismus heute wieder wissenschaftlich denken will, also dass man die ganze Diskussion darüber, also wie kann man diesen Kapitalismus überwinden, verknüpfen müsste wieder sehr viel stärker, als das heute der Fall ist, mit der Entwicklung der Produktivkräfte und der darauf fußenden Klassen, sich dann eben dem nicht automatischen des Klassenbewusstseins beispielsweise zuwendet. Ne? Also weil das, was heute als marxistisch oder sozialistisch firmiert, ist ja oft getragen von einem völligen Voluntarismus. Also man hat ja, das ist ja sehr bemerkenswert eigentlich auch in der Staatstheorie, also wo die materialistische Staatstheorie einmal startete, um so den vermeintlichen orthodoxen, ne, mechanischen Basisüberbaumodell, also scheinbar mechanische Basisüberbaumodell denken überwinden wollte, dann also von der Kritik des Pluralismus, also es gibt verschiedene Gruppen, aber es gibt keine gegensätzlichen Klassen, dann überging zu der Annahme der relativen Autonomie des Staates, die ja dann in dem, was dann daraus wurde, eigentlich eine 360-Grad-Wende vollzogen hat, also wieder am Ursprungspunkt angekommen ist, nämlich also in einer Theorie des völligen Voluntarismus. Also, ne, denken wir an das, was also über Laclau und Mouffe dann als linker Populismus erscheint, der überhaupt gar keine gesellschaftsanalytische Grundierung hat, nur noch auf der Diskursivebene stattfindet, auch gar keine politökonomische Grundierung hat, und dann sich vorstellt, man könnte die Welt mit Worten ändern, anstatt zu gucken, was verändert sich denn real in der Welt, in der Klassenzusammensetzung und welches potenzielle Klassenbewusstsein entsteht eigentlich aus den ganz konkreten Lebenserfahrungen von Lieferando-Fahrern oder von Leuten, die Softwareprogrammierer sind, aber wo jetzt die KI letztlich auch ihre hochqualifizierte Arbeit dequalifiziert und dergleichen. Also das scheint mir, Engels hat mal gesagt, als sie den Materialismus entwickelten, hätten sie immer auf den quasi dümmsten Kopf gehauen, hauen müssen, und die dominante Ideologie, mit der sie es gerade zu tun haben. Und das heißt also, sie haben den Materialismus betont, wo sie es mit einer Dominanz idealistischer Gesellschafts- und Geschichtsbetrachtung zu tun hatten. Und dessen muss man eingedenk sein. Aber heute haben wir es genauso wieder mit einer absoluten Dominanz idealistischer Geschichtsbetrachtung zu tun, bis weit hin in die Linke. Und das heißt also, etwas mehr mechanischen Marxismus, das ist, glaube ich, auch der Schluss aus meinem Band an Karl Kautsky, etwas mehr mechanischer Marxismus und orthodoxer Marxismus ist ganz vorteilhaft. Ein Kollege hat mal gesagt, also 75% der Wirklichkeit wird durch den Vulgärmarxismus erklärt und den Rest mache dann die Soziologie oder sagen wir dann ein aufgeklärter oder basisüberbausensibler Marxismus. Ne? Aber diesen Vulgärmarxismus, den haben wir ja nicht mal mehr. Das ist ja überhaupt kein Problem. Also, dass das jetzt in der Masse verbreitet wäre, auch in der Linken. Das Gegenteil ist der Fall. Ja, es war ein Brief an Franz Mehring, glaube ich, wo er schrieb, dass sie das etwas überbetont hätten, manchmal auch. Genau. Und gleichzeitig findet sich ja selbst da im Anti-Düring ja schon eine bestimmte Beweglichkeit, weil da ja auch davon gesprochen wird, dass die im Basisüberbauverhältnis in letzter Instanz sozusagen die Basis entscheidet, was ja auch impliziert, dass es da eine Beziehung zwischen Basis und Überbau und Rückwirkungen und Rückkopplung und so weiter und so fort ja gibt. Und selbst das fällt dann immer so ein bisschen unter den Tisch. Ich meine, also Engels wird ja dann, das ist ja ein Kontinuum. Also das heißt, das Problem beginnt mit Engels, der popularisiert habe, und Engels ist eigentlich der Ziehvater von Karl Kautsky. Und dann dem attentistischen zweite internationale Marxismus, der also so ein Ableitungsmarxismus eigentlich gewesen sei. Und ein Weltanschauungsmarxismus, wie Michael Heinrich das dann nennt. Und es ist ja grundsätzlich sowieso eine Abwendung vom Arbeiterbewegungsmarxismus, muss man sich ja auch klar machen. Also die neue Marx-Lektüre bezieht sich nicht mehr auf die historisch konkrete Arbeiterbewegung, die ja also von ihr und auch anderen Schulen dann als völlig integriert galt, weswegen viele dann postmarxistisch wurden und sich den neuen sozialen Bewegungen zuwandten und dann letztlich in den 90er Jahren an die Macht kamen und dann das Dosenpfand umsetzten statt den Ökosozialismus oder Quotenregelungen in DAX-Konzernen statt den kostenlosen Kitas und Altenpflegeeinrichtungen. Ne? Also wie Clara Zetkin oder Kollontai, also letztlich worauf sie orientiert waren. Also das heißt also, es ist auch ein Kontinuum mit einer ganzen Geschichte des realen Marxismus abzurechnen. Und es fängt an, dass also Kautsky, das Klischee, das man von jemandem wie Kautsky hat, der meistens der absolute Buhmann ist, überhaupt nicht der Wirklichkeit entspricht. Es ist wirklich eine Tragik, dass man Kautsky heute nicht mehr liest. Kautsky hat bessere Phasen und schlechtere Phasen. Als die besseren Phasen sind die also von 1890 so bis 1902 und dann wieder von 1905 bis 1909. Und ab 1914 wird er unlesbar, weil er plötzlich die gleichen Illusionen hat, die er vorher an Bernstein kritisiert hat, also in die parlamentarische Demokratie und dergleichen. Aber Kautsky wird einfach nicht gelesen, weil er den Sozialdemokraten war er viel zu marxistisch. Die brauchten den nach 1918 nicht mehr oder nach 1914. Sie haben ihn ja noch 1917 dann auch entmachtet, ihm die neue Zeit weggenommen, weil er in der USPD war. Und aber auch die Kommunisten hielten ihn, also mit Lenin und Trotzki, dann eben für einen Renegaten. Renegat wird man erst, wenn man vorher auch mal was Richtiges gesagt hat. Lenin hat ja auch in große Stücke gehalten, auch Kautsky. Also vor allem seine Bernstein-Kritik, aber er wurde dann eigentlich auch in der kommunistischen Tradition nicht mehr gelesen. Dabei kann man sich also von der Anwendung der materialistischen Methode, der historisch-materialistischen Methode bei Kautsky sehr viel abgucken. Also von daher ist es, wir müssen der Fallstricke eingedenk sein, was eine mechanische Ableitung von Bewusstsein aus Klassenlage zum Beispiel anbelangt, oder von Staatshandeln aus Kapitalfraktionsentwicklung. Aber trotzdem wäre das Plädoyer erstmal, fangen wir erstmal an, uns die vulgär-marxistische Methode richtig anzueignen. Und dann kann man immer noch sich verbessern. Aber wenn man davon ausgeht, dass man sich mit der Realgeschichte des Marxismus nicht mehr auseinandersetzen muss, dann führt das eher in die Irrwege. Und die Biografien sind ja bekannt, wohin die auch geführt haben. Ja, und diese Idee von mechanischen Ableitungen aus, sag ich mal, gesellschaftlichen Positionen heraus, ist ja auch nichts, was der Vulgärmarxismus für sich gepachtet hat, sondern gerade das, was sozusagen auch oft als Identitätspolitik bezeichnet wird, geht ja ganz ähnlich vor und ignoriert so ein bisschen, dass Identitäten mehrere Ebenen hat und dass nur weil eine Person vielleicht eine Flinterperson ist oder queer oder eben rassifiziert wird, sich daraus nicht unbedingt ein progressives Bewusstsein da heraus entwickeln muss, sondern dass es dann auch Formen von Hierarchisierung, von Unterdrückung gibt und sich eben auch manchmal dann scheinbar gegen das augenscheinliche Interesse gewandt wird, weil man dann eben vielleicht doch auch noch eine andere Identität hat, die da einfach überdeterminiert, oder wenn man vielleicht dann auch als schwarzer Kapitalist vielleicht doch profitiert von dem System der Rassenunterdrückung und so weiter und so fort. Ja, naja, wir haben den Kollaps der liberalen Identitätspolitik, letzten Endes bei der letzten Trump-Wahl gesehen, ne? Also, dass es eben viele Identitäten gibt und dass die Vorstellung, Trump ist ja rassistisch, also müssen alle, die von seinem Rassismus betroffen sind, Latinos, ne, amerikanische Ureinwohner, Schwarze, müssten dann eigentlich demokratisch wählen. Und J.D. Vance will das Recht auf freiwillige Mutterschaft, Abtreibungsrecht abschaffen. Deswegen müssten also auch konservative Frauen eigentlich zu gewinnen sein. Und also reiche Frauen auch zu gewinnen sein, weil das ist ja sexistisch. Das hat sich ja ganz und gar nicht bewahrheitet. Also die Zugewinne bei Latinas und Latinos bei Schwarzen waren bei keiner anderen Gruppe so groß, trotz des Radau-Sexismus und Radau-Rassismus von Trump. Und offensichtlich spielen hier eben auch noch ganz andere Elemente eine Rolle, inklusive einer sozusagen durch das Versagen der Linken nach rechts gewendeten Arbeiteridentität. Wie würdest du denn das Verhältnis zwischen diesen früheren Friedrich Engels Kritiken aus den 50er Jahren, insbesondere aus dem westlichen Marxismus, eher aus dem englischsprachigen Raum, und den neueren Deutschen, was jetzt schon die neue Marx-Lektüre, wo Michael Heinrich natürlich sagen würde, sowas wie die neue Marx-Lektüre gibt's eigentlich gar nicht. Also das ist sozusagen so ein Feindbild, das da nur so aufgebaut wird. Aber ich meine, es gibt ja dann auch noch andere Strömungen, die da auch wild sind, sage ich mal, Wertkritik oder genau. Was sind da so die Unterschiede in der Erzählung über Friedrich Engels? Naja, also eine Grundauseinandersetzung auf theoretischer Ebene war ja die, ist der Marxismus oder das Kapital eine Kategorienkritik, letzten Endes auch aus der Entfremdungskritik resultierende Kategorienkritik der bürgerlichen politischen Ökonomie, oder ist es eine alternative politische Ökonomie? Also ist der Marxismus ein System oder entwickelt die marxische politische Ökonomie die Grundlagen für eine bessere Gestaltung der politischen Ökonomie, dann eben eines sozialistischen Gemeinwesens? Aber ich glaube, auch das kann man nicht begreifen, ohne es zu historisieren. Also die Kritik an Engels die Kritik auch sozusagen an einer historischen Lesart des historischen Materialismus, die entsteht natürlich im Kontext des Westens nach dem Zweiten Weltkrieg. Und weltgeschichtlich ist diese Situation ja durchaus eine des Vormarsches sozialistischer Bewegung. Die USA sind nicht ohne Grund gezwungen, ihre Domino-Theorie zu entwickeln, ne, nach der chinesischen Revolution, nicht ohne Grund gezwungen, militärisch auf der koreanischen Halbinsel einzugreifen, ein Jahr später, 1950, ne, und also bis hin zur Vorstellung, unter Umständen die Kuomintang wieder an die Macht zu bringen und also die Volksrepublik in ihrer Wiege zu erwürgen. Das heißt, es ist eine Situation eigentlich des internationalen Vormarschs des Sozialismus, des Kommunismus in der Welt. Im Westen allerdings wird das wahrgenommen als eine historische Niederlage. Ja, im Westen erscheint, ist auch ja die Orientierung oder die Verwandlung der kritischen Theorie in die Frankfurter Schule vermittelt über die Niederlage 1933, also gegenüber dem Faschismus in Deutschland, die ja, das hat Trotzki ja bemerkenswert auch beschrieben, also eine Niederlage jetzt im Kampf des Weltproletariats gegen die Weltbourgeoisie ist, und also ein Sieg der Konterrevolution international. Die Niederlage gewesen sei und die dann nochmal vertieft wird, weil man 1945 trotz der starken antikapitalistischen Tendenzen, sozialistischen Orientierung, gerade in Westeuropa, ne, also in Frankreich, Italien, wo die kommunistischen Parteien extrem starke Kräfte sind, weil sie die nationale Befreiung getragen haben, die Partisanenbewegung, aber auch jetzt in Deutschland, wo man ein Verständnis davon hat, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen dem Kapitalismus, seiner tiefen Krise in den 30ern, dem Aufstieg des Faschismus und dem Weltkrieg und eben der entsprechenden Zerstörung des eigenen Landes. Also es treten ja Millionen in Gewerkschaften, Sozialdemokratie und KPD ein. Und in Hessen muss der Volksentscheid für die Sozialisierung beendet werden. Und trotzdem wird das dann, als der Kalte Krieg sich etabliert, als ein Sieg oder eine Niederlage der Linken begriffen. Und so entstehen dann die erste neue Linke und dann die zweite neue Linke. Ne? Also einerseits in Abwendung dann vom der Sowjetunion, vor allem vermittelt dann auch durch den Ungarn 1956. Und die zweite neue Linke dann in den 60er Jahren. Und was sie eint, diese neue Linke, ist erstmal, dass sie sich überhaupt Linke nennen. Und nicht mehr Sozialisten. Also damit ist schon auch eine ideologische Entleerung verbunden. Und diese ideologische Entleerung prägt sich aus als eine Hinwendung zur Kultur. Und die Hinwendung zur Kultur in der Frankfurter Schule bei Stuart Hall, in der First New Left und so weiter ist auch jetzt dann in dem, was dann der Poststrukturalismus wird, ne, also Foucault, der aus der kommunistischen Partei austritt und sich dann vom Marxismus abwendet, das entsteht alles aus dem Gefühl, die Kultur erklärt uns, warum die Revolution im Westen scheiterte. So, und die Kultur erklärt uns, warum die Arbeiterklasse aufgehört hat, ein revolutionäres Subjekt zu sein. Die Arbeiterklasse ist im Kapitalismus integriert. Es ist ja eine historische Sonderphase, also von gleichzeitig steigenden Reallöhnen und Profiten. Die wird aber abstrahiert und apostrophiert als die Natur des späten Kapitalismus. Also ne, der Begriff des Spätkapitalismus, also der von der Annahme ausgeht, also dieses System der Integrierung, der Kooptation der Arbeiterklasse wird immer weitergehen. Und daraus entsteht dann natürlich im Grunde, also in ganz vielen Bereichen, so eine Hotelabgrund, also letztlich eine Rückkehr zu dem, was Marx selbst als in der deutschen Ideologie kritisiert hatte, nämlich eine kritische Kritik. Also dann, wenn das die Arbeiter nicht mehr das revolutionäre Subjekt sind, dann sind es plötzlich die Intellektuellen, die das System noch durchschauen können, aber niemand kann das System überwinden. So, und schon gar nicht die organisierte Arbeiterbewegung, die im Zweifelsfall sogar noch Komplize ist der Ausbeutung der dritten Welt, wie es dann im Maoismus dann sich ja dann auch zunehmend ausprägt. Und das sind, also glaube ich, muss man als Grundlage oder als Historisierung, Kontextualisierung begreifen. Also es war eine völlige Fehlinterpretation des Kapital-Arbeit-Gegensatzes, als wäre der stillgestellt. Und im Grunde ist es eine Spiegelung der Illusion, die sich Eduard Bernstein schon machte nach Engels Tod. Also die Illusion, dass es eine zunehmende Harmonisierung von Kapital und Arbeit geben würde. Das bricht dann 1968 auf. Das erscheint dann erstmal als so eine Epiphanie, also so eine Offenbarung, ein Erweckungserlebnis. Ach, die gibt's ja doch noch. In Köln streiken die Migranten wild im Fortwerk und dergleichen. Ne? Und Frankreich natürlich insbesondere der Pariser, also der Pariser Mai. Also, aber das ist auch kurzlebig, weil nach 68 natürlich die neoliberale Konterrevolution einsetzt, die dann erstmal zwei der drei Säulen des Antikapitalismus beseitigt, die neue Marx-Lektüre ja auch nie interessiert haben. Also nämlich vor allem dann eben neben der Gewerkschaftsmacht im Westen die Macht der sozialistisch orientierten nationalen Befreiungsbewegung im Süden und dann 10 Jahre später eben der Realsozialismus. Und wo das Ergebnis ist, dass mit der Schwächung der Macht der Gewerkschaften im Westen natürlich eine nochmalige Abwendung vom Proletariat einsetzt, also die Ellen Maxens Wood in ihrem Buch Retreat from Class beschrieben hat und die bei André Gortz in seinem Abschied vom Proletariat natürlich apostrophiert ist. Also diese Kontextualisierung ist, glaube ich, entscheidend, weil wenn es, also die Wendung gegen Engels ist letzten Endes auch eine Wendung gegen die Orientierung auf die real existierende Arbeiterbewegung als historisches Subjekt, das nur sich selbst befreien kann. Ich finde, das Bild, das du vorhin oder was dein Kollege vorhin aufgemacht hat, mit 75% wird durch Vulgärmarxismus gut erklärt und die 25% vom Rest. Also ich finde, viele der Autoren, also ich glaube mit neue Marx-Lektüre und Wertkritik und sowas, glaube ich, muss man jetzt nicht in die Feinheiten gehen, aber wenn wir jetzt von Bourdieu oder Foucault oder auch der Frankfurter Schule sprechen, dann glaube ich, sind die genau für diese 25% durchaus auch noch wertvoll und da kann man was draus lernen, aber ich glaube, ist jetzt für sozusagen politisch nicht so relevant, da jetzt Firmen drin zu sein, sondern da sollten wir eigentlich weiterhin darauf bestehen, dass es vor allen Dingen der Gegensatz zwischen der lohnarbeitenden Klasse und der kapitalbesitzenden Klasse das ist, was uns antreibt. Und man muss ja auch sagen, das hat inzwischen auch ein kleines Revival. Und genauso ein kleines Revival hat ja auch Engels. In den 90er Jahren gab es dann ja schon wieder ein paar Wiederentdeckungen von Engels, also Altvater oder sowas beispielsweise. Vielleicht um Abschluss zu finden, was würdest du sagen, ist die Schrift von Engels, die man sich schon nochmal reinziehen müsste, vielleicht aus politischer Aktualität oder auch generell, weil sie einfach lesenswert ist? Ich kann ja vielleicht mal anfangen. Ich finde vom Ursprung der Familie, des Geldes und des Staats zum Beispiel so ein absolutes, das muss man gelesen haben, weil das ist wirklich der Anfang materialistischer Staatskritik und erklärt sozusagen auch noch, gibt einem Ansätze zur Kritik der Geschlechterverhältnisse und zeigt sozusagen, wie das miteinander verschränkte Herrschaftsverhältnisse sind. Was wäre da, also du hättest es jetzt auch genommen, oder? Ich hätte das auch genommen, auf jeden Fall. Also also den Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft ist natürlich auch eine ganz wesentliche Schrift, auch die Lage der arbeitenden Klasse, weil man, das ist auch etwas, was ich aus der Edition Marxismen gelernt habe, der Marxismus muss bluten, da muss Blut in den Adern fließen, der muss fühlen, der muss im Grunde, wie Marx dann es mit Dante macht, tatsächlich in die tränenreichen Bereiche der kapitalistischen Produktion absteigen. Also wenn man die Texte einfach liest von Clara Zetkin oder von Alexandra Kollontai oder auch von Karl Kautsky, von Rosa Luxemburg, also die Art, wie sie jetzt nicht eine Geistesübung gemacht haben, ja, das ist kein Jargon, was da, ne, es ist sozusagen es ist ein lebendiger Marxismus. Es ist in Lebenserfahrung gesättigte Theorie und in Theorie umgesetzte Lebenserfahrung aus der konkreten Anbindung an die real existierende Arbeiterbewegung. Und das ist etwas, also das findet man eben in der Lage der arbeitenden Klasse. Ich glaube, es ist absolut fatal, war zu den humanistischen Marx von seinem Humanismus zu trennen, weil die sozialistische Utopie ja letzten Endes, das hat Karl Kautsky brillant gemacht, die Überwindung der Entfremdung und die Schaffung von einem freiheitlichen Leben für alle Menschen ist. Also die ganze Diskussion Freiheit durch Sozialismus, die wurzelt in diesem humanistischen Marx, im humanistischen Engels und dann eben auch in der Art und Weise, wie dann Kautsky beispielsweise die Vorstellung hatte, das ist die Realisierung des hellenistischen Ideals. Das ist also der das Bild von Marx über den Fischer und also der den Kritiker, also der ein vollumfängliches Leben leben kann. Also weil er eben nicht reduziert ist auf ein Rädchen im System, auf eine bestimmte Tätigkeit, also weder voll in der Arbeit absorbiert wird, noch voll von der Kindererziehung, sondern eben alles haben kann. Freunde, Kinder, Sprachen lernen, für die Gesellschaft was tun und dergleichen. Und dass das die hellenistische Welt hatte, allerdings auf der Grundlage einer nicht entwickelten Produktivkraftentwicklung, also die beruhte zwangsläufig auf Sklaven, das Ideal des vollentwickelten, auch athletisch vollentwickelten Menschen, dass aber der Sozialismus die Voraussetzung geschaffen oder der Kapitalismus die Voraussetzung geschaffen hat, dass im Sozialismus jeder Mensch ein vollentwickelter griechischer Mensch sein kann. Und das findet man eben auch und gerade in der Lage der arbeitenden Klasse. Zu dem, was du über den Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates gesagt hast, das würde ich auch ganz und gar unterstreichen. Auch weil, also gerade im Hinblick auf die feministische Diskussion, auf die Frage der Emanzipation der Frau von, also der Vorherrschaft des Mannes, weil ohne diese Schrift wäre zum Beispiel auch Clara Zetkin und Alexandra Kollontai völlig undenkbar. Also die haben vor allem auch dann August Bebels, die Frau der Sozialismus, zu Rate gezogen, aber es war eben gerade die Engelsschrift, aus der sie ihre Position entwickelt haben. Die Frauenbefreiung ist nur im Rahmen der sozialen Gesamtbefreiung zu denken. Was also heute ja in den feministischen Diskussionen gar nicht stattfindet. Es wird jetzt von der Rosa-Luxemburg-Stiftung einen Kongress über feministische Vergesellschaftung geben. Da wird das ein bisschen wieder eingebracht in einen Kontext, wo es eigentlich nicht mehr existiert, aber wo es unbedingt hineingehört. Dann danke, dass du da warst und wir diese Folge machen konnten. Es hat mich sehr gefreut, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und bis zum nächsten Mal vielleicht und auch für euch da draußen bis zum nächsten Mal bei der Kommunistenkneipe. Ciao. Super, danke dir. Liebe Kneipenfreundinnen, noch nicht wegschalten, denn wir haben eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann vergesst nicht, uns zu abonnieren auf YouTube und auf Spotify. Und was ihr auch noch machen könnt, ihr habt neben diesem Abo-Button noch die Möglichkeit, auf Spotify und auf YouTube diese kleine Glocke zu drücken. Und wenn ihr das macht, verpasst ihr keine einzige Folge mehr, denn ihr werdet direkt benachrichtigt, wenn neue Folgen hochgeladen werden. Und für YouTube auch ganz wichtig für Algorithmus, liken und wenn ihr Bock habt, auch kommentieren und ja, in allen Fällen natürlich auch gerne teilen, wenn ihr die Folge gut fandet. Und ihr könnt uns auch finanziell unterstützen. Ihr findet unsere PayPal-Daten oder unsere Kontodaten jeweils in der Beschreibung. Vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen, vielen Dank für jede noch so kleine Unterstützung.